Hörspiel von Karl Fruchtmann. Mit Rudolf Wessely, Stella Avni, Günter Tabor, Christian Riedel. Thomas Schiestl, Gerd Hauke, Traugott Bure, Jakob Fruchtmann, Günter Bommert und vielen anderen. Regie Karl Fruchtmann. Produktion Radio Bremen 1982. Eine Sendung in Erinnerung an Karl Fruchtmann, der am 10. Juni 2003 in Bremen verstorben ist. Am kommenden Freitag Die Reise, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman-Essay von Bernward Vesper. Ausgezeichnet im November letzten Jahres mit dem Lautsprecher, dem Hörspielpreis der Akademie der Künste Berlin. Klaus Bulert hat Regie geführt. Die Reise, heute in einer Woche, zur gewohnten Hörspielzeit im Nordwestradio, 9:55 abends. Um 11:30 folgen die Berichte von heute. Im Studio war Holger Rink. Danke für Ihr Interesse. Im Namen von Redaktion und Technik wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende. Es ist 23.30 Uhr. Hier sind der Norddeutsche und der Westdeutsche Rundfunk. Angeschlossen ist Radio Bremen. Berichte von heute. Am Mikrofon ist Markus Schubert. Einen schönen guten Abend und willkommen zu den Berichten von heute. Die Ausbildungsabgabe ist seit heute offizielle Regierungspolitik. Der Krisengipfel zur Brummimaut bei Verkehrsminister Stolpe ist am Abend vertagt worden. Die Mittelmeerinsel Zypern steht womöglich vor der Wiedervereinigung. Die USA planen einen Begnadigungsausschuss für die Häftlinge im Lager Guantanamo. Die deutsche Biathlon-Staffel der Herren gewinnt Gold bei der WM in Oberhof. Das sind einige der Themen bis Mitternacht. Der Wechsel an der SPD-Spitze, bringt er auch einen Politikwechsel? Ist es vorbei mit wirtschaftsfreundlichen Reformen? Tritt die SPD wieder verstärkt als Schutzmacht der kleinen Leute auf? Die Ausbildungsabgabe, auf die sich eine rot-grüne Koalitionsrunde heute verständigt hat, legt diesen Schluss nahe. Wurde sie doch von der Partei Linken in der SPD vehement gefordert und von Wirtschaftsminister Clement ebenso entschlossen, aber nun eben erfolglos abgelehnt. Adrian Feuerbacher über ein neues Instrument sozialer Marktwirtschaft. Olaf Scholz und Reinhard Bütikofer verbrachten nach der Koalitionsrunde fast mehr Zeit damit, den Journalisten zu erklären, über was denn alles nicht gesprochen worden sei. Nicht über die Frage, ob denn das Reformtempo verlangsamt werden sollte, ob es richtig ist, die Pflegereform teilweise auf Eis zu legen oder ob die Rentenreformen nachgebessert werden sollten. Nicht über die Frage einer möglichen Kabinettsumbildung und auch nicht über den umstrittenen Export der Hanauer Plutoniumfabrik nach China. All diese heißen Eisen wurden, glaubt man Scholz und Bütikofer, nicht diskutiert. Dafür präsentierten der noch Generalsekretär der SPD und der Parteichef der Grünen Eckpunkte für eine Ausbildungsplatzabgabe, oder eine Ausbildungsplatzumlage, wie es die rot-grüne Koalition lieber nennt. Dieses Instrument soll die Wirtschaft dazu bringen, mehr Lehrlinge einzustellen. Olaf Scholz. Das ist eine moralische Verpflichtung, die zu unserem dualen Berufsbildungssystem dazugehört. Und es muss möglich sein, dass das, was an etwa 30.000 Ausbildungsplätzen jetzt noch fehlt, wenn wir so etwas betrachten, auch noch zustande gebracht werden kann. Nach Darstellung von Scholz haben sich SPD und Grüne dabei auf mehrere Prinzipien verständigt. Erstens soll das Gesetz für eine Ausbildungsplatzumlage so gestrickt werden, dass es zustimmungsfrei ist. Im Klartext, die Union soll das Projekt nicht im Bundesrat zu Fall bringen können. Das zweite ist, wir werden eine Grenze einbauen, die dazu führt, dass Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten nicht einbezogen werden in dieses System. Und drittens soll das Gesetz sozusagen nur zur Sicherheit verabschiedet werden, für den Fall, dass die Wirtschaft sich nicht auf eigene Modelle verständigt, um die Lehrstellenlücke zu schließen. Dieser Punkt war Grünen-Parteichef Bütikofer besonders wichtig. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass Freiwilligkeit Vorrang hat, dass auch Branchenlösungen oder Tariflösungen Vorrang haben. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Wirtschaft es, selbst wenn es das Gesetz geben wird, in der Hand hat, zu vermeiden, dass es überhaupt angewandt werden muss, indem sie durch eigene Initiativen den von ihr richtigerweise zu erwartenden Beitrag leistet. Dass der eigene Wirtschaftsminister der rot-grünen Koalition, Wolfgang Clement, ein erklärter Gegner der Ausbildungsplatzumlage ist, habe keine besondere Rolle bei den Gesprächen gespielt, versicherte SPD-Generalsekretär Scholz. Wie denn die Stimmung eigentlich gewesen sei, wollten die Journalisten von Grünen-Parteichef Bütikofer zum Schluss noch wissen. Gut, arbeitsorientiert und nach vorn gerichtet, antwortete der. Es klang schon mal überzeugender. An einem geheimen Ort wollte sich Verkehrsminister Stolpe heute mit den Spitzenmanagern des Mautbetreiberkonsortiums TorCollect treffen. Darunter stellt man sich einen Ort vor, an dem sonst keine politischen Entscheidungen getroffen werden. Und so war es auch, denn das Treffen fand dann in Stolpes Ministerium statt. Das hat für Journalisten den Vorteil, dass man wenigstens mitbekommt, wenn die Sitzung zu Ende ist. Und das war heute Abend. Dagmar Pepping fasst zusammen. Die Gesprächspartner schweigen. Nach etwas mehr als 3 Stunden verließen Verkehrsminister Stolpe und die Top-Manager von Daimler Chrysler, Telekom und Cofiroute das Ministerium. Dort wollen sich die Verhandlungspartner bereits morgen wieder treffen. Es habe keine Verständigung in kritischen Fragen gegeben, hieß es nach dem Gespräch. Das Rennen ist offen, sagte ein Ministeriumssprecher. Verkehrsminister Stolpe hatte heute nochmal seine Verhandlungsposition deutlich gemacht. Er werde nicht zulassen, dass der Bund schlechter gestellt werde als im 2002 geschlossenen Vertrag, kündigte Manfred Stolpe an. Es gibt kein weiteres Basteln hier in der Geschichte. Die Fragen, um die es geht, sind relativ klar. Das ist eine Handvoll Themen im Bereich der Technik, eine Handvoll Themen im Bereich des Rechtes und der Finanzen. Die müssen auf den Punkt gebracht werden. Und insofern geht es um Tage vielleicht, aber nicht mehr um Wochen. Die nachträglichen Forderungen des Konsortiums verstoßen nach Meinung des Verkehrsministeriums gegen das Vergaberecht bei öffentlichen Aufträgen. TollCollect müsse zum Beispiel die gewünschte Haftungsobergrenze von maximal 500 Millionen Euro pro Jahr zurücknehmen. Mehr wollen die Mautbetreiber nicht zahlen, sollte ihr System erneut versagen. Im Ursprungsvertrag hatten der Bund und TollCollect eine unbeschränkte Haftung festgeschrieben. Außerdem auf Stolpes Wunschliste höhere Vertragsstrafen und die Aufnahme neuer Partner in das Konsortium. Partner, die in anderen Ländern ein funktionierendes Mautsystem auf die Beine gestellt haben. Es ist ja ein Schachspiel, in dem herausgefunden werden muss, wie unterm Strich in der Schlussposition wir auf gar keinen Fall schlechter dastehen dürfen, als es bisher der Fall ist. Offenbar glaubt Stolpe bei diesem Schachspiel am Wochenende besonders gute Züge auf Lager zu haben. Denn vor Verhandlungsbeginn packte der Verkehrsminister die große Keule Kündigung erstmal wieder in seine Aktentasche. Vertragskündigung. Das ist theoretisch denkbar, ist nicht übermäßig wahrscheinlich, weil wir Anzeichen erkennen können, dass auch eine große Entschlossenheit eingekehrt ist. Auf der anderen Seite dieses große Vorhaben, industriepolitisch vielleicht eines der größten, das gegenwärtig läuft, doch selbst in der Hand zu behalten und nicht in anderen zu überlassen.